Was heißt mit Vertrauen beten? Es heißt, dass wir die feste Hoffnung haben müssen, erhört zu werden, wenn dies zur Ehre Gottes und zu unserem wahren Wohl gereicht. Das ist immer diese Bedingung, aber schon wieder weg. Unter dieser Voraussetzung ist alles zur Ehre Gottes gereicht und zu unserem wahren Wohl, im Blick auf die Rettung unserer Seele. Unter dieser Bedingung müssen wir festes, unverbrüchliches Vertrauen und Hoffnung haben, dass der liebe Gott uns auch erhört, weil sonst brauchen wir gar nicht beten. Auch mit der heilige Jakobus mit seiner Epistel. Ja. Wir müssen festes Vertrauen haben, dass Gott uns auch erhört.